Was ist jetzt? Joe Radio, jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr im Bermudafunk. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermudafunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 20.8. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast heute Abend ist der Föhl. Hallo. Guten Abend. Und zwar über Skype. Brauchen wir jetzt hier nicht verheimlichen. Beim letzten Mal war ich, glaube ich, noch persönlich da. Ja. Aber heute mal ein bisschen Web 2.0 und so. Genau. Und da bist du wirklich eine der wenigen Personen, mit denen ich das auch voll ausreizen kann. Da bist du nämlich auch gleichzeitig im Chat. Ja, und ich beobachte dich auf der Webcam. Genau. Und das haben ja bisher die wenigsten Leute zustande gekriegt, irgendwie gleichzeitig zu schnallen, dass man hier, wenn man skypt, auch gleichzeitig im Chat sein kann. Aber im Chat, also spätestens nach einer Viertelstunde schaue ich da eh nicht mehr rein. Von daher bringt das sowieso nichts. Ah ja, alles klar. Weil im Chat wird ja immer über ganz andere Sachen geredet. Stimmt. Ja. Ja. Also nicht, dass ich das jetzt kritisieren wollte. Die Leute sind wahrscheinlich einfach multifunktional unterwegs, aber ich halt nicht. Ne? Mhm. Und ich kann ja nicht gleichzeitig im Chat Gespräche über die neueste, Computerspiel-Sensation beobachten und mit dir reden. Das geht nicht. Es wäre ja auch Blödsinn, wenn du im Chat irgendwas sagen würdest, weil du kannst ja auch hier im Mikrofon sagen. Ja, stimmt. Ja, für die Leute, die dich nicht kennen, zum Beispiel, weil sie aus fernen Landen kommen oder die letzten 20 Jahre im Erdloch verbracht haben. Du organisierst sehr viele Konzerte und bist auch auf mehr Konzerten, als ich in meinem Leben jemals gesehen habe, bist du einmal in der Woche. Ja, das kommt hin. Ja. Also das mit dem Konzert organisieren hat sich irgendwie so ergeben. Da mache ich eigentlich nicht so viel, wie du gerade behauptet hast. Ich mache vielleicht... Also dieses Jahr sind es relativ viel, so vielleicht eins im Monat maximal, aber das reicht mir dann auch. Ich bin viel lieber Konsument, als dass ich da aktiv was mache. Eins im Monat ist aber auch schon heftig. Ja, finde ich auch. Ich will das auch ein bisschen zurückschrauben. Weiß es das Finanzamt? Ja, die wissen es. Aber noch bin ich unterhalb der Grenze, wo ich da zu viel Geld verdiene. Ah ja. Ja, und dann machst du auch noch eine Webseite, ne? Das Bierschinken.net. Genau, ja. Bierschinken.net, eins der hässlichsten Seiten im Internet, aber eins der informativsten, wenn man sich für Punkrock interessiert. Mhm. Gab es da eigentlich mal irgendwie Anfeindung von irgendwelchen Veganern wegen diesem Wort Bierschinken? Erstaunlicherweise nicht. Nee? Nee. Komisch. Also ich muss auch zugeben, damals als der Name sich entwickelt hat, da haben wir irgendwie keinen Gedanken daran verschwendet, dass wir damit irgendwen irgendwie angreifen könnten. Also ich glaube, ich wusste damals selbst noch gar nicht, dass es Veganer gibt, aber... Ja, das war wahrscheinlich noch vor, ne, vor dem Mauerfall. Ja, genau. Ja. Und mittlerweile ist, ich schätze mal, die Seite ist echt irgendwie, hat sich so durchgesetzt, dass wenn sich jetzt noch jemand beschweren würde, dann würden alle sagen, komm, die Seite gibt es seit 15 Jahren, lass mal gut sein. Ja, es gibt außerdem auch veganen Bierschinken. Ja, Obwohl ich glaube, da ist ein bisschen Ei drin oder sowas. In veganen Bierschinken? Mhm. Hey, der ist nicht vegan, nee, der ist vegetarisch. Ach so. Also das Zeug, was man da in diesen Supermärkten kriegt, die Ja, aber es gibt aber auch veganen Eiersatz. Das gibt's ja. Ja. Naja, naja, kriegen sie es halt nicht raus, ich weiß es auch nicht. Aber mittlerweile kooperieren wir sogar mit der PETA, dieser Tierschutzorganisation. Ja. Die haben beim letzten Konzert, was ich veranstaltet habe, einen Stand gemacht. Und das fand ich ziemlich witzig. So PETA 2 und Bierschinken gemeinsam. Ja, stimmt. Ne? Ja. Ja, warum PETA 2? Gibt es PETA 1? Ja, PETA 1 ist irgendwie diese Dachorganisation und PETA 2 nennt sich ja die Jugendorganisation. Also das sind eigentlich die auch viel mehr so in unseren Kreisen unterwegs sind. Ja, ein bisschen, nicht besonders ideenreich, ne? Nö, nicht wirklich. Ja. PETA 2. Ich glaube, PETA 1 hat auch irgendwie teilweise auch ziemliche Kritik einstecken müssen. Kann sein, dass ich da ja Schwachsinn erzähle, aber irgendwie haben die auch einen schlechten Ruf, weil die unter anderem es befürworten, Tiere, denen es eh schlecht geht, doch besser zu töten oder so. Ja. Irgendwie so in Tierheimen und so. Ja. Und das sorgt natürlich auch ein bisschen für Kritikpotenzial. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel da dran ist, weil ich mich da nicht wirklich so auseinandergesetzt habe. Erinnert mich auch an so eine Tierbefreier-Geschichte. Wo sie irgendwie so Hühner befreit haben aus einer Legebatterie und dann haben sie auch nicht gewusst, wohin damit und dann haben sie so irgendwo, naja, wie es halt so Stadtmenschen sind, auf jeden Fall sind die Hühner dann ähnlich verreckt. Ja, naja, immerhin sind sie in Freiheit verreckt. Ja, genau. Mit erhobener Faust. Ja, du hast ein paar Lieder mitgebracht, um damit ganz einfach hier mal Eigenwerbung zu betreiben für deine nächsten Konzertreihen. Mhm. Es waren gerade die Deck Grabowskis. Genau. Erzähl mal was zu der Band, ich sag mal gar nichts. Die kommen aus Schwerte, da spielen einige Leute mit, die vorher in anderen Schwerter-Bands unterwegs waren. Und das ist so zurzeit so deutschbankmäßig hier im Umfeld so das Coolste, finde ich zumindest. So musikalisch und die Leute sind auch cool. Die haben beim letzten Bierschinken-Festival gespielt und haben sehr begeistert. Und die haben jetzt, ich glaube, letzten Monat oder vor 2 Monaten ihr Album rausgebracht auf schönem Vinyl. Und das ist ziemlich gut geworden, finde ich. Ja. Und gar nicht so bei Bandcamp und sowas? Nee, da sind die nicht wirklich unterwegs. Nee. Ich glaube, es gibt irgendwie ein Video bei YouTube oder so. Aber ja. Ich glaube, die Band ist sich auch uneins, ob sie das mit diesen Bandcamp und Downloads so unterstützen wollen. Ich hatte da einen mal drauf angesprochen und er so, nee, Leute, sollen es lieber kaufen. kann ich auch verstehen, die haben die Platte komplett selbst finanziert und wollen ja auch irgendwie, dass da was bei rumkommt. Ja, klar. Ist es halt für uns Konsumenten, ne? Die gerne irgendwo draufklicken und runterladen. Ja, also gerade wenn man eine Band kennenlernen will, dann kaufe ich mir ja nicht auf gut Glück eine Platte, ne? Dann höre ich da schon mal ganz gerne rein. Aber da die auch in nächster Zeit viel live spielen, denke ich mal, werden die viele bei den Live-Konzerte an Fans gewinnen. Und ich glaube, die haben auch sehr viele Fanzines bemustert, sogar mit Vinyl, was ich ziemlich cool finde. Ich glaube, selbst Punkrockers Radio hat, glaube ich, auch eine Platte gekriegt. Deswegen werden die vielleicht bei euch öfter mal gespielt. Ja, wahrscheinlich nicht, weil sie nämlich auf Vinyl sind. Da müsste ja einer hergehen, du müsstest irgendwie digitalisieren. Ja, da ist auch ein Download-Code dabei. Also so modern sind die da schon. Ja. Dann mache ich jetzt mal weiter mit der Band Bluthirnschranke. Mhm. Erzähl mal was dazu. Also die Grabowskis haben ja gerade gespielt. Jetzt machen wir Bluthirnschranke. Kenne ich auch nicht wirklich. Ja. Komme aus Düsseldorf. Was gibt's zu denen zu sagen? Die haben irgendwie vor ein paar Monaten ein paar Konzerte mit Pesco zusammengespielt. Und ich veranstalte die nächsten Sonntag in Dortmund, am 24.08. spielen die zusammen mit den Detectors hier. Mhm. Und ich glaube, die Band hat irgendwie vor einiger Zeit ihren Sänger gewechselt und seitdem ausschließlich deutsche Texte. Vorher hatten sie englische Texte. Und das mit dem deutschen Sänger finde ich eigentlich ganz cool. Ist ein schöner Sound. Ja, von ihrem Bandcamp-Download-Dingens habe ich ja bei Bandcamp runtergeladen, ja. Ja, gibt es da. Free Download. Ich glaube, zwei Stück Lieder, oder so. Ne? Das Lied heißt Schein-Matt. plötzlich schön. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Während ich hier immer war, stürzt die Fremde stetig ab. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ist nicht alles Gold, was Das waren Bluthirnschranke. Und ich denke mal, die machen halt ihr Geld nicht durch Musik, sondern halt mehr durch YouTube-Beutel verkaufen. Ja, stimmt. Klingt so, ne? Ja. Da habe ich doch, oder? Da bin ich doch in meinen Vorteilen wieder mal richtig gelegen, oder? Ja, ja, das ist so diese Hipster-Hardcore-Variante. Ja, ja, ja. Die gibt es ja auch im Club Scheiße, ist es ja auch sehr beliebt, sowas. Mhm. Jutebeutel und Flanellhemd und was alles dazu gehört. Ja, genau. Aber der neueste Trend ist ja Normcore. Hast du davon schon gehört? Nee, gar nicht. Was ist das? Normcore ist ein Kleidungstrend, wo man einfach nur normal aussieht. Ach so. Also eine Mischung aus Normal und Hardcore, und das nennt sich dann Normcore. Und da gibt es anscheinend tatsächlich so Klamottenlabels, die sich darauf spezialisiert haben, normale Kleidung rauszubringen für Normcore-Leute. Ach so, das ist so für die Leute gedacht, die in der Masse verschwinden wollen und die nicht auffallen wollen. Wahrscheinlich noch ohne Label, ne? Wahrscheinlich, stimmt. Ja, ja, muss ja. Ja, das habe ich mal, in so einer Zeugen Jehova-Broschüre gelesen, wie man sich kleiden soll. Das fand ich sehr interessant. Und zwar soll man, wenn man Markenprodukte hat, also so Markenkleidung, soll man die Logos rausschneiden oder entfernen, mhm, um den Neid nicht auch von anderen Leuten auf sich zu ziehen, dass man irgendwie jetzt die super schicken Markenkleidung hat. Also finde ich bei eigentlich dir, vernünftig. Auf dem T-Shirt, wenn der Band Kevig, Band, nee, Camp David, wie heißt es? Band David? Camp David, Camp oder? David draufsteht, dann durchstreichen. Ja, ja, finde ich gut. Das sollte es in der Punk-Szene eigentlich auch mal geben. Also diese Markenfixierung ist ja eigentlich nicht richtig. Ja, klar. So die Converse-Schuhe und ja, genau, und genau. Carhartt und was ich alles, was sie da tragen. Ne? Ja. Das teure Zeug. Ja. Ja, so ist das. Von den Zeugen Jehovas lernen heißt Ziegen lernen. Genau. Zeugen Jehovas sind mehr Punk als du. Genau. Ja. Ja, und gehen Leuten auf den Sack, mehr als die Punks. Ja, stimmt. Ja. Die können besser schnorren. Ja. Oder zumindest könnten besser schnorren. Intensiver. Ja. Könnten. Wenn sie den Bereich mehr ausweiten würden. Ja. Ja. Ja, die könnten zum Beispiel dann fragen, ja, wenn sie uns nicht reinlassen, dann können wir wenigstens Flaschenpfand mitnehmen. Ja, stimmt. Ich denke mal, das wäre doch was, oder? Ja, oder dürfen wir ihnen ein Lied auf unserer Akustikgitarre schrammeln? Ja, oder so, ne? Ja. Könnten sie machen. Ja. Ich denke mal, da muss Zeugen Jehovas Punk. Also es gibt ja auch christliche Punkbands und was weiß ich alles, ne? Gibt's, also ja. Vielleicht, ja, gibt's. Vielleicht sollte es auch eine Zeugen Jehovas Punkmischung geben. Das gibt's ja, glaube ich, eher dann so in Amerika, ne? Wo es ja alles Kranke gibt. Ja, stimmt. Aber da gibt es eine deutsche christliche Punkband. Es gab ja mal diesen Trend der Jesus-Freaks, ne? Ich glaube, in dem Rahmen gab es auch Punkbands. Ich glaube, das waren eher so Wandergitarren-Hippies. Ja. Da gab es halt nur die Verarsche halt, ne? Die Jesuskins, das war's dann halt. Ja, ja, stimmt, die gab's. Nee, aber es gab auch bei diesen Jesus-Freaks, das waren ja wirkliche, die haben ja wirklich an Jesus geglaubt. Quatsch. Jesus-Freaks, okay. Die Freaks, ja. Ja, die Freaks. Da, ne? Und da gab's auch Punkbands, die da irgendwie mit drin steckten. Aber da habe ich mich nicht wirklich mit befasst. Ich glaube, das war dann irgendwann mal vorbei. Ne? Die sind dann irgendwie alle dann wieder an der Nadel gelandet und dann war wieder schüssiger. Ja, wahrscheinlich. Kam ziemlich viel aus dem Drogenmilieu. und haben sich da halt irgendwie über die Jesus Freaks dann irgendwie wieder irgendwie aufgerappelt und sind da irgendwie in der Gemeinschaft, wo sie nie Freunde hatten, waren sie dann plötzlich dann unter sogenannten Freunden und dann war dann alles toll und super und viele Mädels, da kommt man dann auch mal irgendwie mal gediegen ein versenken und das war dann toll, aber irgendwie hat es dann halt auch nicht so lang gehalten. Ja, stimmt. Ja. Da so schreibt gerade einer im Chat, guter Bandname, Zeugen Jehovas. Zeugen mit Eu. Keine schlechte Idee. Ja, das ist es. Ja. Ja, du, da machen wir musikalisch weiter. Also wann spielen jetzt Bluthirnschranke und die Detectors? Ich habe das jetzt vergessen. Ja, das war am Sonntag, 24.08. Ja, und wo? Im Nordpol in Dortmund. Das ist ein recht neuer Laden. Den gibt es ja seit Ende des letzten Jahres. Mhm. Und da habe ich jetzt schon, glaub, 3 oder 4 Konzerte gemacht und werde noch ein paar mehr machen. Das ist eigentlich so das, wo ich zurzeit eigentlich am meisten mache. Ja, in der Nordstadt ist der, ne? Genau, ist in der Nordstadt. In dieser berüchtigten, ich lese ja nur in der Presse, ne, irgendwie, da in der Nordstadt da die Nazis da Hochburg ist und so weiter. Ist es wirklich so schlimm, wenn man da so wohnt? Kriegt man dann die Reifen aufgestockt? Also ich wohne ja nicht in der Nordstadt, aber so die Leute, die in der Nordstadt wohnen, die erzählen da halt schon von, dass da öfter mal halt Nazis begegnen. Also wirkliche Konfrontationen gibt es da eher selten. Ja. Aber die Nazis gibt es halt einfach. Ist halt so. Aber es gibt in der Nordstadt umso mehr Ausländer auch. Und ich glaube, wenn die Nazis da sich zu sehr gegen die Ausländer auflehnen würden, dann würde es da auch mächtig rumsen. Ja. Deswegen ist das mehr so eine Koexistenz, glaube ich. Aber auf jeden Fall lässt sich nicht bestreiten, dass Dortmund ein massives Nazi-Problem hat. Ja, mit dem SS-Sieg jetzt ist er immer noch drin? Nee, der ist zurückgetreten, damit der zweite Mann da stattdessen im Stadtrat sitzen kann. Weil SS-Sigi ist ja auch nicht unbedingt der Intelligenteste und jetzt haben sie halt wen da drin sitzen, der auch ein bisschen verbal was kann. Mhm. Aber naja, so ist das halt. Ja, ja, die Detectors aus Hamburg sind die, ne? Aus Kiel, glaube ich. Aus Kiel. Ja. I was a teenage capitalist, heißt das Lied. Hören wir jetzt. We'll be right back. Ja, das waren die Detectors. Ich muss mal abgewöhnen, in der Nase rumzupulen, wenn ich da. Ich bin ja da mit einer Webcam. Warum machen Leute noch irgendwelche Bildschirmschnappschüsse? Ja, vielleicht verbreitet sich das ja und ja. Du wirst viral und ach so, im ganzen, so ein Meme. Im ganzen Meme. Netz findet man dann ein Meme vom popelnden Moderator. Da kann ich dann irgendwas sagen, ich war auch schon mal auf Gag, auf Nein-Gag. Genau. Ja, wenn es hilft, dann mache ich das. Ja, dann popel ruhig mal dann weiter. Dann popel ich mal weiter, ja. Ja, da irgendwie war irgendwie im Chat, war jetzt gerade zu lesen, mit Jesus Kids, die spielen wieder, oder was? Ja, ich hatte irgendwie letztens gelesen, die spielen ein Reunion-Konzert in Hamburg. Mhm. Ja, und vielleicht hört man da mehr von. Ich habe die mal irgendwann auf einem Force Attack gesehen, das war ein ziemlich großartiger Auftritt. Ja, ich da hatten Leute im Publikum so Schilder gemalt, wo halt irgendwelche Sprüche drauf standen. Kann mich jetzt gerade nicht entsinnen, was das alles für Dinger waren. Auf jeden Fall irgendwelche Bibelzitate, die mit Punk-Zitaten gemischt waren. Ach so. Das ist schon 10 Jahre her. Ich habe das jetzt echt nicht mehr im Kopf, was für Sprüche das waren. Ich habe mal von einer Bekannten damals gehört, dass sie ziemlich rum sind, so ganz schöne Koksnasen, hat die gemeint. Die hat die persönlich gekannt. Okay, ja, nicht auszuschließen. Ja, ja. Aber also Koks ist ja anscheinend eh total verbreitet in der Musikszene. Ehrlich? Auch wenn auch nicht in, zumindest nicht in meinem Bekanntenkreis, aber man hört da immer wieder von. Aber die Leute, die koksen, die reden wahrscheinlich auch nicht mit Nicht-Koksern, nicht wirklich darüber. Also ich kenne da niemand. Also ja, man hört immer wieder mal von Leuten, die koksen. Ja, ja. Ist auch wieder eine Sache, die ich nicht wirklich mit dem Punk vereinbar finde. Nee, weil du kannst so ja für so ein Gramm Koks kannst schon mindestens 5 Kästen Bier kaufen, ne? Also ja, ich meine, ja, damit hast richtig. Du mehr Spaß. Ja. Na, also ich finde es auch ein bisschen total bescheuert. So. Ja, ich habe jetzt gerade irgendwie was von der Shoedriver gefunden. Ah, cool. Ja. Da bin ich mal gespannt. Ne? Passt ja, weil die wie jetzt da der Pogo Bodo geschrieben hat, mit Jesus Kids damals eine Split-EP gemacht haben. Und die Shoedriver haben mich damals wirklich angeschrieben, ne? Irgendwie Mitte der 2000er. Okay, und ist das eine deutsche Band? Nee, die kommen aus Kalifornien, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob es Los Angeles ist oder San Francisco. Ah, okay. Eins von beiden. Und ja, und die machen halt, und es gibt noch eine zweite jüdische Punkband. Also die Shoedriver sind ja mehr so Skinhead-mäßig. Und da gibt es auch noch eine australische, jüdische, ich weiß nicht, ob es Verarschung ist. Auf jeden Fall machen sie lustige jüdische Lieder, die heißen Yidcore. Sagt du das was? Nein. Nee, sagt mir nichts. Die gehen richtig fett ab. Aber jetzt spielen wir mal Shoedriver. Da bin ich mal gespannt. Die Yidcore kann ich auch noch raussuchen. Die haben halt, die machen halt so klassische hebräische Lieder, also hebräische Lieder, jüdische Lieder, verpunken die halt. Ja. So wie Navila Haga oder wie das genau, heißt. Genau, ja, genau sowas. Und ach, das halt extrem schnell. Ja, jetzt spielen wir Shoedriver und dann finde ich vielleicht noch was von Yidcore. Mal schauen. Jo. Aber was mir gerade einfällt, ne, euch gibt es ja, also das, euch sage ich jetzt natürlich, das Bierschinken gibt es jetzt seit 14 Jahren. Ja, genau. Kann es sein, dass wir zum 10-Jährigen vielleicht sogar eine Sendung gemacht haben? Ja. Ja, ich glaube, so zum 10-Jährigen war ich, glaube ich, das erste Mal bei dir genau, zu Gast. Ja, kommt hin. Ja, genau. Wir sind ja ungefähr gleich alt, ne? Pogo Radio und Bierschinken. Ja, also ich werde jetzt, also das Pogo Radio wird jetzt 14 Jahre alt. Ja. 40 Mal, ne? Ja, aber 14 ist ja ein gutes Alter, ne? Ja, braucht man noch viel Scheiße. Auch. So, jetzt kommt Shoedriver mit dem Lied Bagel Song. The English. Ja, wie ich gerade hier aus dem allwissenden Chat, der ja auch die Online-Redaktion ist von Pogo Radio, im Bermuda Funk und bei Punkrockers Radio, erfahre ich gerade, dass Two Driver eine jüdische Skinhead-Band aus Oakland sind. Ah, aus Oakland. Oakland ist doch bei San Francisco, oder? Um die Ecke. Ja, ich meine schon. Ja. Ja, das ist so wie, ja, das ist so ein Vorort. Nördlicher, glaube ich. So, jetzt hören wir, weil es gerade so schön religiös ist und wir so wenig religiöse Feiertage im Moment haben, müssen wir das hier irgendwie das Loch ein bisschen auffüllen, denke ich mal. Spielen wir was von Yitkor, ein ganz kurzes Lied. Das ist Jerusalem Shel Zahav, Zahav, irgendwie sowas. Okay. Jerusalem Shel Zahav. Ja, und das Cover ist auch ganz witzig, da ist so ein ultraorthodoxer Jude, der da gerade stage-dived auf einen Pogo-Mob. Cool. Ja, kann ich dir mal rüberkommen lassen. Da. Das ist ein ziemlich witziges Album. Hatte ich mir sogar damals gekauft bei CD Baby. Sagst du das noch was? Es war eine kurze Zeitphase, wo man irgendwie CDs kaufen konnte. Die wurden dann irgendwie, es war vor Bandcamp-Zeiten, als es noch nicht möglich war, irgendwelche ganz komplette Platten aus dem Internet zu laden, konnte man dann irgendwo in Amerika, konnte man dann CDs kaufen für wenig Geld. Mhm. Wieso Secondhand-CDs oder Nee, da hat jede Band, konnte da irgendwie 10 CDs hinschicken. Und die haben die dann verkloppt und irgendwie weltweit verschickt. Für okay. Appel und Ei. Ja, ich kenne nur Interpunk, was sowas betrifft. Das war Amerika. Zu der gleichen Zeit. Bloß CD Baby war dann irgendwie, war dann nur für alles. Ja, dafür ist der Name auch bescheuert. Ja. CD Baby. Allerdings. Ja, dann kleiner Ausflug in die religiöse Welt des Punkrocks. Jo. Jetzt machen wir wieder ganz normal konservativ weiter hier. Genau. Lulu und die Einhornfarm. Die waren doch mit wem waren die denn auf Tour? Die sind doch auch so eine Band. Die gehen bald mit Terrorgruppe auf Tour. Ja, die sind doch aber auch in dem Umfeld von den Chicks, von den Tote Kreckhuren im Kofferraum, ne? Ja, genau. Die Lulu, die Sängerin, ist auch Sängerin von den Toten Kreckhuren. Das ist quasi ihr Solo-Projekt. Ja. Aha. Dann hören wir da mal rein hier. Ja. Was sind Sie denn für eine Person, heißt das Lied? Was sind denn Sie für eine Person? Was sind Sie denn? Für eine Person? Was sind Sie denn? Was sind Sie denn? So, Lulu und die Einhornfarm. Phil, was war deine Intention, diese Band hier vorzustellen? Och, eigentlich keine. Nee. Ja, doch, ich werde wahrscheinlich auch mit denen ein Konzert veranstalten. Ist im Dezember geplant. Da werden die zusammen mit Diva-Kollektiv runterkommen. Ja, sparen sie sich Auto, ne? Ja, genau. Können sich zusammen so einen Bus nehmen. Und die spielen zusammen am 5.12. in Dortmund und den Tag darauf in Düsseldorf. Und das Dortmund-Konzert mache ich halt. Das wird wieder im Nordpol sein. Ist es ein cooler Laden? Groß und so? Nö, nicht groß. Aber gerade deswegen cool. Ah. Ich mache ja sonst oft was im FZW in Dortmund, also meine Festivalreihe da, Bierschwingen Eats FZW. Mhm. Und FZW ist eigentlich für Punkkonzerte, mag ich den Laden nicht wirklich. Ne? Er ist halt ziemlich groß, da passen so 300, 400 Leute rein und ist ziemlich steril und da kommt nicht wirklich so diese Underground-Atmosphäre auf, wie wir das so gerne haben. Ja, ne? Dann will man dann kleinen schimmligen Club oder so. Ja, guckt und dann geht man wieder schnell weg. Genau. Und Nordpol ist halt eine ehemalige Kneipe, passen so 70 Leute rein und wird durch so ein DIY-Kollektiv verwaltet, komplett ohne irgendwie kommerzielle Absichten oder so. Wollen einfach nur halt schön Kultur machen. Das finde ich halt gut. Mhm. Ja, klingt geil. Ich war, glaube ich, nie in Dortmund. Ja, lohnt sich auch nicht. In Dortmund ist auch nie was los. Also ich habe mich auch immer jahrelang beschwert, dass in Dortmund echt nichts ist. Ja. Und es gab halt auch jahrelang wirklich nichts, außer dem FZW, so was Konzerte betrifft. Und jetzt gibt es halt seit letztem Jahr den Nordpol. Und es gibt noch den Rekorder, was auch ein neuer Laden ist, der noch ein bisschen größer ist. Mhm. Jetzt gibt es halt endlich mal Möglichkeiten in Dortmund. Und dadurch entsteht hier zurzeit auch ein bisschen was. Die Szene tut was und da sind mehrere Leute, die halt aktiv sind, die Konzerte machen und auch sonst hat man das Gefühl, dass irgendwie mehr gemacht wird so im Szenenbereich. Ne? Also es gibt im Nordpol halt nicht nur Konzerte, es gibt da auch irgendwie Vorträge, Workshops und so weiter. Und das finde ich geil, dass sich halt zurzeit hier ein bisschen was tut. War der Max schon da und hat sein Buch vorgestellt? Nee, ich glaube nicht. Nee. Das ist ja echt eine feige Sau. Ne? Ich habe das jetzt letztens mitgekriegt im Bus, dass er irgendwie in Berlin hat er ja irgendwie eine Lesungsmöglichkeit gesucht. Ja, stimmt, aber nicht, wo er selbst liest, sondern jemand anders. Ja, genau, weil er sich nicht traut, ne? Weil es ihm irgendwie zu peinlich ist. Jetzt muss es der Kollege von Chefdenkern muss es vortragen. Mhm. Ja. Aber der kann auch gut lesen und sieht gut aus. Ja, stimmt, im Gegensatz zu Max. Ja. Schlimm. Nö, kann ich mir aber eigentlich auch gut vorstellen, so dass jemand anders meine Texte liest. Ja, dann kannst du dich daneben setzen. Ja, klar, natürlich, das ist geil. Ja. Also wer weiß, vielleicht werden die Texte ja, wenn die jemand vorliest, auch direkt ganz anders interpretiert, ne? Also durch andere Betonungen oder so. Ja. Dann kommt da eine ganz andere Message bei rüber. Ja, klar. Außerdem kennst du das schon und ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ich fände es auch besser, wenn jemand anders hier die Sendung moderieren würde. Würde ich mir auch daneben hocken mit dem Bier und dann kannst du die ganze Beine Zeit daneben sitzen, in der Nase popeln, Bier trinken. Genau. Das wäre schön. Aber soweit ist es leider noch nicht. Solange muss ich es selber auf die Knöpfe drücken. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier Kommando zurück. Das klingt auch sehr interessant. Eigentlich alle Bands, die mit Kommando anfangen. Ja, stimmt. Was hat es mit der Band auf sich? Kommen, glaube ich, aus Münster und die kommen eigentlich eher aus der Hardcore-Punk-Schiene, aber in der Band machen sie mehr so Elektro-Gedöns. Also ziemlich trashigen Elektro mit Schreigesang drüber. Ja. Muss man mögen oder auch nicht. Ich habe die auch noch nie live gesehen, aber ich glaube, live ist das ganz unterhaltsam. Und die werden spielen beim nächsten Bierschicken Eats FZW Festival, was im Oktober sein wird, am 16. Oktober. Da haben wir ja zwei Bühnen und auf der zweiten Bühne, also auf der kleineren, lasse ich immer gerne ein paar verrücktere Sachen spielen. Und so das Verrückteste, was ich so gefunden habe, waren halt Kommando zurück. Suchst du noch Bands für das FZW-Festival? Nee, also für Oktober bin ich jetzt komplett voll. Ja. Ist auch mehr geworden, als ich geplant hatte. Wir werden wohl ein bisschen früher starten müssen als die letzten Male, aber das ist nicht weiter schlimm. Dafür wird es auch teurer. Naja, dann... Ja. Also es wird jetzt 5 Euro kosten, früher war es immer 3 Euro, also immer noch total im Rahmen, meiner Meinung nach. Also, sag mal, hast du die neue Rachhut-Band eigentlich schon mal gesehen, diese alte Sau? Nee, habe ich nicht. Ja, die spielen jetzt auch in Köln, ne? Irgendwie, aber was mich so ein bisschen abschreckt, in einem Laden, wo das Bier irgendwie 1 Euro teurer ist als in den normalen Läden, wo ich gehe, ne? Okay. Und dann kostet Eintritt irgendwie 14 Euro Vorverkauf und ich glaube, ich bin da nicht die Zielgruppe. Die wollen mich da nicht haben. Also ich hab mich zugegebenermaßen mit Rachhut nie wirklich viel auseinandergesetzt. Ja. Also schon in den letzten Jahren irgendwie, ne? Aber weil ich halt irgendwie in den 90ern noch nicht wirklich viel Punk gehört habe, bin ich mit Rachhut erst sehr spät eingestiegen. Aber diese alte Saugeschichte finde ich eigentlich ganz witzig. Ja. Naja, aber was heißt, die neue Sachen sind ja auch Kommando Sonnenmilch und sowas. Ja, also Kommando Sonnenmilch habe ich schon gehört. Ja. Das finde ich auch ganz cool. Aber so die alten Sachen wie Angeschissen und Dackelblut und so habe ich halt nie wirklich gehört. Sind die so alt schon? Ja, also das war ja, ich glaube Angeschissen war das sogar schon 80er, oder? Ja, aber dann Dackelblut. Dackelblut war 90er. Als wäre es gestern gewesen, ja. Und Oma Hans war so um die Jahrtausendwende, glaube ich, und Kommando Sonnenmilch halt mehr oder weniger danach. Naja, da blickt ja eh keiner mehr durch. Wie die Zeit vergeht. Aber der Rachhut hat ja noch eine andere neue Band, ne? Ja, was denn? Ich glaube, Rattengold heißen die, glaube ich. Nee, ja, das ist dann diese Coverband, der covern ihre besten Golden Songs irgendwie, ne? Genau. Bands, da hat er halt seine alten Mitmusiker, die auch bei Oma Hans und bei Dackelblut, glaube ich, dabei waren. Mhm. Und da spielt halt Best of von allen Rachhut-Bands. Spielt ja eigentlich auch immer noch der Stefan Mahler mit, das Gründungsmitglied von Slime? Nee, also der hat ja nur bei Kommando Sonnenmilch, glaube ich, gespielt, ne? Aber auch nicht bis zuletzt. Ja. Und Stefan Mahler hat ja auch eine neue Band, ne? Ja, was denn? Die nennt sich Taucher, kommen ja auch aus Hamburg, sind auf Rotrek, also dem Label von dem Ärztebassisten. Ja. Und das ist nicht wirklich Punk, es ist mehr so diese Indie-Punk-Sippschaft. Also klingt so ein bisschen wie Erwachsene Mafotta. Taucher, sag mal was, ja. War das nicht irgendwie Motormusik, was dahinter steckt? Kann sein, dass die irgendwie miteinander verquickt sind. Ja. Ich glaube, das Album kommt auch jetzt irgendwie die Tage raus. Ich habe das nicht so im Blick. Ja, ich lese ja die Intro nicht mehr, seit der Linus Volkmann immer mitschreibt. Ich habe die Intro noch nie gelesen. Ich habe mir nur die Bilder angeguckt. Ja, genau, reicht auch. Ja, Kommando zurück mit dem Lied Natriumglutamat. Einer mag gern Eier, ein anderer Spinat. Doch ich mag am liebsten Natriumglutamat. Ich tue es auf die Pommes und ich tue es auf Salat. Ich esse es einfach immer. Natriumglutamat. Natriumglutamat. Natriumglutamat. Natriumglutamat. Natriumglutamat. Salzhering mit Schoko, Kraut mit Erdbeerquark. Alles schmeckt am besten mit Natriumglutamat. Nach getaner Arbeit und nach einem harten Tag gibt es zur Belohnung Natriumglutamat. Natriumglutamat. Natriumglutamat. Natriumglutamat. Natriumglutamat. Es ist die Mutter aller Gewürze. Es riecht auch besser als Jens Hürze. Es meistert Geschmäcker und Gerüche. Der Stein der Weisen in der Küche. Du bist klein und mickrig und wärst gern groß und stark. Dann ist doch einfach mehr Natriumglutamat. Du lebst gesund und sauber, doch landest du im Sarg. Ich jedoch lebe ewig dank Natriumglutamat. Natriumglutamat. Natriumglutamat. Natriumglutamat. Natriumglutamat. Gib es für dich selbst und gib es deinen Gästen. Selbst dein altes Haustier kannst du damit messen. Du kannst es glauben oder du kannst es testen. Jegliches Gericht schmeckt so am besten. Du drückst auf Pause. Ich drück auf Start. Ich bin so hart und ich bin ständig auf. Dann gehst du ins Bett. Ich bin noch wach. Du trinkst ein Bier und ich ein ganzes Fass. Du hast Probleme und machst dich ständig nass. Ganz feucht ist der Stuhl, auf dem ich immer saß. Natriumglutamat. Neueste wissenschaftliche Forschung hat ja ergeben, dass Natriumglutamat keinsterweise gesundheitsschädlich ist. Ah, da haben wir ja Glück gehabt. Ja. Und auch nicht allergiefördernd oder sonst irgendwas. Das ist totaler. Es ist aus einem rassistischen Ressentiment entsprungen. Ah, ehrlich? Ja, das hieß ja irgendwo China-Syndrom, ne? Das China-Restaurant-Syndrom. Weil Leute nach dem Besuch eines China-Restaurants halt sich elendlich am Kopfweh gehabt und alles Mögliche. Ach so, und da hat man das auf das Natriumglutamat zurückgeführt, anscheinend, ne? Aber haben sie dann jetzt irgendwie gedacht, das ist halt so, ne? Und es war halt das Syndrom. Und dann haben sich dann halt irgendwelche gelangweilten Wissenschaftler hingehockt und haben das nochmal untersucht in den letzten Jahren und haben herausgefunden, das ist totaler Schwachsinn. Und woher kamen die Kopfschmerzen dann? Ja, woher kriegen Menschen Kopfschmerzen? Ne? Ja, ne, stimmt. Ja. Ja, ein Kumpel von mir ist auch mal nach dem Genuss von China-Nudeln umgekippt. Auf dem Festival war das. Mhm. Aber es kann natürlich genauso gut auch an 3 Flaschen Wein gelegen haben. Man weiß es nicht. Das kann sein, ja. Klar. Es ist nicht immer das schlimm, was dann danach dann der Kotze drin schwimmt, sondern manchmal hat es andere Faktoren, ne? Man soll sich da ja auch nicht verrückt machen, gerade so was Essen betrifft. Also ich finde, ne, also jetzt immer bei jedem Essen genau drauf gucken, was da jetzt drin ist, damit man ja sich keinen Krebs oder sonst was holt, das ist ja irgendwie, dann macht das Leben ja keinen Spaß mehr. Ja, wenn man alles durchsucht und untersucht und genau guckt und ach. Ja, man soll sich aber auch nicht verarschen lassen, ne? Ja, klar, klar. Ne, von der Lebensmittelindustrie. Ja, das, da hast du recht. Ja, ein Sack Kartoffeln, ein Sack Zwiebeln und fertig ist die Laube. Mehr brauchen wir nicht. Genau, genau. So sieht's aus. So, wir kommen wieder zurück vom lebensmittelwissenschaftlichen Exkurs in Richtung musikalischen Exkurs. Mhm. Youth Avoiders, auch eine Band, die ich leider noch nicht live gesehen habe. Du wahrscheinlich schon 5-mal. Ja, einmal. Einmal. Aber super Band. Ich finde die auf Platte großartig und live haben die auch gut was abgerissen. Die haben ja schon ein Alleinstellungsmerkmal, weil sie nämlich aus Paris sind. Und aus Paris hört man eigentlich, obwohl das eigentlich, glaube ich, die größte Stadt in ganz Frankreich ist, irgendwie hört man eigentlich sehr wenig kulturell. Die sind, glaube ich, mehr so auf, was die da hören, Chansons oder Hip-Hop. Wahrscheinlich. Aber Punk ja, stimmt, Frankreich hat eh eine große Hip-Hop-Szene, ne? Ja, die sind halt so, ja, das sind Hip-Hop und sowas, aber ich komm, Frankreich ist für mich eh so ein Land, das ist so weit entfernt, weil man so ja, wenig stimmt, mitkriegt. Spanien ist irgendwie näher, ne? Alle Länder sind näher als Frankreich. Ja. Sehr seltsam. Vielleicht liegt es daran, weil ich immer eine 5 in Französisch gehabt habe. Ich hatte mal eine 1 in Französisch. Und ein halbes Jahr später hatte ich dann eine 4. Und dann habe ich es abgewählt. Ja. Tja. Tja, ist es. Youth Avoiders aus Paris. Warum hast du es dir gewünscht? Spielen die irgendwo auf einem Konzert oder bald oder so? Ja, die spielen bald auch im Nordpol in Dortmund, zufälligerweise, aber nicht auf dem Konzert, was ich veranstalte. Mhm. Aber. Ja, ich finde die Band halt geil, deswegen habe ich die mal mitgebracht. Ich habe ja mich mal mit einer französischen Band unterhalten, ne? Also mit der Charles 69, ne? Auch wie nochmal? Charles 69, eigentlich heißen sie Charge 69. Ah, ist so eine Oi-Band, oder? Die sind keine Oi-Band. Nee? Nö, die sind. Dann verwechsel ich die gerade. Nee, melodiöse Punkrock-Band, Kapsul, den kennst du bestimmt auch. Nee, wie heißt es? Cisneuf oder was? Cisneuf. 69. Jo. Ja. Charge 69. Und die haben halt gemeint, sie spielen halt deshalb so oft in Deutschland, weil es halt in Frankreich halt nichts los ist. Ne? Da geht halt nichts. Ach so. Ja. Und deshalb sind sie halt oft da. Und wahrscheinlich ist es bei den Youth Avoiders, die sind ja auch irgendwie gefühlte 2-mal im Jahr irgendwo touren sie hier. Und ich verpasse ja, jedes Mal. Ne? Und, aber ich glaube, bei Youth Avoiders spielt auch ein gebürtiger Deutscher mit. Vielleicht haben die daher auch ein paar so, mehr. Dass der da ab und zu mal die Wäsche nach Hause bringt oder was? Wahrscheinlich. Ja. Okay. Ja, das Konzert von denen veranstaltet jedenfalls der Mats von Spastic Fantastic. Mhm. Und der hat damit direkt mal irgendwie 4 Bands auf den Arm geknallt. Und im Nordpol muss um 22 Uhr schon Schicht sein. Deswegen bin ich mal gespannt, wie der Abend so verläuft und wie kurz die Bands spielen. Und vor allem, wie voll das wird. Ich meinte ja eben schon, da passen nur 70 Leute rein. Ne? Und ich glaube, allein bei... Meine Meinung, der Typ ist ein Chaot. Ja, ist meine Meinung auch. Der aber ist ein lieber Chaot. Ja, ja, aber der hat irgendwie sowas hat er im Griff. Da macht er einfach nur, ne? Ach, der hat ja auch letztens dieses Spastic Fantastic Festival im FZW gemacht. Und das war eigentlich ganz cool. Es lief ganz gut. Wobei das irgendwie auch bis 1, 2 Uhr nachts ging und das auf den Donnerstag. Aber naja, ich will mich nicht beschweren. Ich hatte meinen Spaß. Das ist die Hauptsache. Jetzt haben wir Youth Avoiders mit dem Lied, das Wort habe ich nie gehört. Wolves and Vultures. Wahrscheinlich irgendwelche Kunstbegriffe. Ich glaube, Vultures. Ja. Was? Wie nochmal? Ich habe gerade überlegt, was Vultures sind. Ich glaube, das sind Geier, oder? Vultures. Oh, ich muss das mal googeln hier. Mach das. Ich google das jetzt mal. Also so viel Zeit muss sein, ne? Warte mal, hier, wo ist denn hier mein Translate-Dingens? Achtung. So. Na, wo bist du? Ich habe hier eine fette Leitung. Ich kann ja alles gleichzeitig. Gelübde und Geier heißt es. Gelübde und Geier. Ja. Naja. Aber ich denke mal, um das Lied zu schreiben, mussten die Franzosen wahrscheinlich auch mal ins Englisch-Lexikon gucken. Ja, ich denke auch. Ja. Yo. So, du machst die Barrenland, habe ich jetzt hier noch gefunden. Mhm. Was mit der Band? Was mit der Band? Ja. Oh, ich habe irgendwie festgestellt, also es könnte das Gerücht aufkommen, dass das meine Lieblingsband ist, weil irgendwie habe ich die im April veranstaltet bei einem Konzert. Letzte Woche war ich Mitveranstalter bei einem Konzert in Schwerte, wo die auch gespielt haben. Und nächsten Sonntag zusammen mit Bluthirnschranke und Detektor spielen die auch nochmal. Das heißt, die haben auf 3 Konzerten gespielt, die ich dieses Jahr veranstaltet habe. Ich glaube, ich habe noch keine Band so oft gebucht wie die. Aber irgendwie alles durch Zufall. Ja, aber das ist ja meistens so bei Konzertveranstaltern, die buchen ja die Bands nicht irgendwie nach dem, ob das Publikum jetzt total drauf abfährt, sondern oder ob die jetzt gerade aktuell sind, sondern ob die pflegeleicht sind. Also ja, wenn genau, man zum Beispiel, man ruft an, sagt, könnt ihr da? Jo. Und dann kommen sie vorbei, sind da, machen nicht doof rum, spielen und sind einfach nette Menschen. Ja, und genau. Und dann sagt man, ach, die sind ja so einfach, so pflegeleicht, da mache ich doch wieder mal ein Konzert mit denen. Aber wenn man natürlich irgendwie andere Bands dann sieht, irgendwie gerade als Veranstalter und dann hat man dann irgendwie ständig wollen sie was und nerven und tun und machen alles kaputt und dreckig. Da können sie noch so toll sein, musikalisch auf der Bühne. Mhm. Das ist halt immer schlecht. Ja, stimmt, auf jeden Fall. Also ich buche generell lieber Bands, zu denen ich auch vorher schon mal persönlichen Kontakt hatte, damit ich halt weiß, wie die ticken, so dass ich damit umgehen kann. Ja, und bezüglich Barren Land, ich weiß nicht, ob ich die nochmal buchen werde, weil wo du gerade davon sprachst, wegen Unkompliziertheit. Beim letzten Mal musste ich deren Auto zurückfahren, damit die saufen können beim Konzert. Ah. Frechheit, ne? Ja, das ist scheiße, ja. Ja. Also das überlege ich mir nochmal mit denen. Aber am Sonntag sind die auf jeden Fall dabei. Ja, Barren, heißen die Barren Land? Barren Land oder was? Barren Land. Und wo kommen die her? Aus Dortmund und Recklinghausen, glaube ich. Ja, da können sie ja oder da können sie auch mit der Straßenbahn fahren. Ja, die haben auch ihren Proberaum in Dortmund. Deswegen durfte ich die auch nach Dortmund fahren, weil ich halt in Dortmund wohne und der im Proberaum hier steht. Mhm. Was wir nicht bedacht haben, ist, dass meine Wohnung nicht neben dem Proberaum liegt, sondern eher so in der Nähe von Schwerte, wodurch ich quasi wieder einen kompletten Weg zurück musste. Aber was macht man nicht alles, ne? Ey, ich habe letztens ein Foto von so einem roten Riesensofa gesehen. Hm? Ist es wirklich dein Sofa in deiner Wohnung? Das ist mein Sofa, ja. Das ist ein riesengroßes, also eine Wohnlandschaft eigentlich. Ja, das ist 4x4 Meter groß. Ich war schwer begeistert. Ja. Ja, also das ist auch mit ein Grund, weswegen ich gerne Konzerte mache, weil es relativ unkompliziert ist, bei mir die Bands übernachten zu lassen. Also ich kann ja ohne Probleme mal 10 Leute auf die Sofa schmeißen. Ja, aus welchem Puff hast du das Ding rausgezogen? Ich wohne ja zurzeit im Haus meiner Eltern. Ja. Bloß, dass meine Eltern zurzeit für 3 Jahre im Ausland sind. Also ich passe ein bisschen auf das Haus auf und so. Und deswegen habe ich halt erstmal dieses Haus. Und das Haus haben meine Eltern gekauft, irgendwann mal vor 10 Jahren. Und da war halt dieses Mega-Sofa da schon drin. Die haben das Haus außenrum gebaut. Genau. Mhm. Und die haben das Haus damals auch relativ günstig gekriegt, weil irgendwie keiner wollte ein Haus haben mit so einer abgefahrenen Porno-Kuhle drin. Ne? Wer weiß, was da alles mit passiert ist. Ja, klar. Und wir haben dann halt die Polster erneuert und jetzt ist alles gut. Ja, ist auf jeden Fall ein fettes Sofa. Ja, ist super, super bequem. Und wir haben da dann so ein Beamer und eine Leinwand und man kann da schön Filmchen gucken oder sonstige Sachen machen. Ja, Wahnsinn. Ja. Und das Sofa ist halt so ein bisschen im Boden eingelassen. Mhm. Also es geht so, der Boden hat halt extra so ein Loch, geht so 20 Meter runter. Das heißt, man kann sich da halt vom Erdboden schön so reinschmeißen lassen. Aha. Also ich komme bei dir vorbei, dann machen wir eine Pyjama-Party. Ja, können wir gerne machen. Ja, ohne Scheiß. Das klingt cool. Ja, also es freuen sich auch immer alle, wenn sie hier sind. Mhm. Also wir kennen ja auch viele, wir haben ja viele gemeinsame Bekannte, die schon mal hier waren, so die ganze Chefdenker-Clique zum Beispiel. Ja, wir haben schon einige Facebook-Freunde, ne? Gemeinsam. Ja, stimmt. Ja. Mindestens, warte mal gucken. Mehr finde ich jetzt nicht. Ey, die Sendung ist eh gleich vorbei. Oh, ja, stimmt. Ja, wir haben jetzt nur noch wenige Minuten. Ja, dann reden wir noch ein bisschen und dann spielen wir Barren Land. Genau, das ist eine gute Idee. Okay. Alles klar. Ja, ich sag jetzt mal, das war hier Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 20.8. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Was auch sein kann, weil die Sendung wird nämlich auch jetzt neuerdings bei Bermuda-Funk irgendwie um 0 Uhr freitags irgendwie wieder ausgestrahlt. Also haben die sonst kein Programm? Ja, 0 Uhr freitags, wahrscheinlich will da keiner live senden. Ja, wahrscheinlich will da auch keiner zuhören, ne? Ja. Oder so Autofahrer vielleicht. Oder Taxifahrer. Oder Taxifahrer, stimmt. Ja. Pogo Radio im Taxi. Meine Sendung hören viele Taxifahrer, wenn sie da warten müssen, ja, in der Schlange. Okay, nee, nicht mit Kundschaft. Ja, mit Kundschaft nicht. Ach, schade. Ja. Aber eine Bekannte von mir, die hat schon gesagt, sie ist vom Taxifahrer angesprochen worden, weil er sie an ihrer Stimme erkannt hat. Cool. Ja, weil es in der Sendung war. Ja. Ja, okay, ich bedanke mich bei dir. Ja, ich mich bei dir, ne? Es war mir ein Fest und demnächst mal wieder, weil so einfach wie mit dir eine Sendung machen, ist eigentlich, gibt es niemand, ne? Ach cool, das freut mich. Ja, ich bin auch immer wieder gerne da. Alles klar, bis dann, mach's gut. Jo, wir spielen jetzt noch Barren Land, macht's gut, gute Nacht, tschüss. Tschüss. Jetzt lernst du endlich mal, was das heißt zu arbeiten. Yeah.